Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 20. November 99. Seit 14 Tagen hast du uns ohne Nachricht gelassen, und wir sind sehr in Sorgen wegen deiner guten Frau und wegen deiner eigenen Gesundheit. Bitte doch irgendjemand von deinen Bekannten, uns nur eine Zeile Nachricht zu geben. Wir haben niemand in Jena, den wir darüber fragen könnten. Bei uns ist alles wohl, nächstens mehr, wenn ich erst weiß, wie es bei dir geht. Herzliche Grüße von M. und D. Dein Körner.